Wer immer sie schickt, ein jeder Dämon lässt von uns, sobald das rechte Blut geflossen ist. Elektra, ein jeder. Clytemnestra, und müsste ich jedes Tier, das kriecht und fliegt, zur Ader lassen und im Dampf des Bluts aufstehen und schlafen gehen wie die Völker der letzten Thule in blutrotem Nebel. Ich will nicht länger träumen.